Halleluja. Wow. Wow. Gottes Gegenwart ist da. Gottes Kraft ist da. Halleluja. Ich sehe da hinten noch Leute stehen. Sucht euch einfach einen Platz. Meldet euch mal ganz kurz, wenn bei dir noch ein freier Platz ist neben dir. Meldet euch einfach kurz. Ja, okay. Kommt einfach da. Da sind noch freie Plätze. Ihr Ordner, schaut einfach, meldet euch kurz, wenn bei dir ein freier Platz ist, und dann setzt sich einfach jemand. Ihr, die hier hinten steht, bleibt nicht länger stehen, sondern das sind Hände, die gestreckt sind. Neben denen sind Plätze frei. Also setzt euch dahin, wo die freien Plätze sind. Okay? Halleluja. Da sind noch freie Plätze. Ihr von hinten, kommt nach vorne. Ja, genau. Kommt nach vorne und setzt euch hin. Halleluja. Wir wollen nicht, dass irgendjemand steht während des Gottesdienstes. Bitte alle hinsetzen. Niemand bleibt stehen, sondern alle setzen sich. Alle nehmen einen Platz ein. Wir haben genügend Plätze noch. Da sind noch Plätze frei. Halleluja. Okay, jetzt passt. Danke, Jesus. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte gern mit euch heute Morgen ins Wort Gottes reingehen. Und zwar Römer Kapitel 10, Abvers 4. Ich lese es in der Mischung aus der Elberfelder Übersetzung und aus der Schlachter Übersetzung. Ich glaube, dass uns das heute einen Schlüssel gibt. Ich sage mal so, wie Heilung und Wunder in deinem Leben funktioniert. Amen. Wie viele von euch brauchen ein Wunder in irgendeinem Bereich ihres Lebens? Und zwar jetzt nicht nur Heilung körperlich, sondern auch irgendwo anders, Beziehungen, Finanzen oder wo auch immer. Heute Morgen möchte ich dich darüber lehren, wie du dein Wunder empfängst. Und zwar auch, wenn du nicht hier im Gottesdienst bist sogar. Halleluja. Amen. Natürlich auch hier im Gottesdienst, aber auch wenn du nicht hier im Gottesdienst bist, ich zeige dir heute Morgen, wie du dein Wunder empfängst. Halleluja. Und ich lese vor Römer 10, Vers 4. Apostel Paulus schreibt, denn das Endziel des Gesetzes, also das Ziel des Gesetzes, ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Ihr könnt ruhig die Musik im Hintergrund, die Soaking lassen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie, also die Gerechtigkeit aus Glauben? Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Sie sagt: Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Sag mal, in meinem Mund und in meinem Herzen. Amen. Da ist dir das Wort nahe. Und jetzt kommt es. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, sagt Paulus. Und übrigens nicht nur Paulus predigt dieses Wort des Glaubens, sondern wir predigen es auch. Amen. Halleluja. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das. Wenn du mit deinem Mund, sag mal mit meinem Mund, Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, sag mal in meinem Herzen, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen, sag mit dem Herzen, wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund, sag mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier bringt der Apostel Paulus die Botschaft des Glaubens, die er und auch seine Mitarbeiter und alle, die das Wort Gottes ernst nehmen, seither predigen, dieses Wort des Glaubens. Er bringt es auf den einfachen Punkt. Er sagt, das Heil Gottes, und wir schauen uns gleich dieses Wort Heil an, das Heil Gottes wird nicht durch irgendwelche Werke erreicht, die du tust, Gesetze, Satzungen, Gebote oder irgendwas, die du hältst, sondern dieses Heil wird erreicht durch den Glauben des Herzens, sag Glauben des Herzens, und das Bekenntnis des Mundes. So wird Heil bewirkt. Wir schauen uns das gleich genauer an, aber bevor wir es uns genauer anschauen, müssen wir erst noch klären, was Heil bedeutet. Im Deutschen wird hier einmal Heil übersetzt und dann wird einmal das Verb, also Heil ist das Substantiv, klar, heißt im Griechischen Soteria. Und dann kommt das Verb aber auch vor in diesem Vers, und da heißt es, du wirst gerettet werden. Und das ist das Verb von Heil, und das heißt Sozo. Ja? Hast du vielleicht schon mal gehört. Sozo ist das Verb für Heil empfangen, mit anderen Worten. Ja? Hier steht, wird übersetzt, du wirst gerettet. Das bedeutet eigentlich Heil empfangen, die Soteria empfangen. Und dieses Wort Soteria im Griechischen für Heil hat eine sehr umfassende Bedeutung. Ja, natürlich bezieht sich dieses Wort zuallererst auf das ewige Heil der menschlichen Seele, ja, dass wir errettet werden aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt werden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist natürlich das erste, Errettung aus der Finsternis, aus der Hölle, aus dem Feuersee und Errettung für den Himmel, für die Herrlichkeit Gottes. Das ist der erste Bereich des Heils, der Soteria. Aber ihr Lieben, Soteria ist noch mehr als geistliches Heil. Soteria im Griechischen bedeutet nichts anderes als Errettung aus jeder unser Leben, unseren Körper oder unsere Seele bedrohenden Situation. Amen. Ich sag's nochmal, Soteria bedeutet Errettung aus jeder unser Leben, unseren Körper oder unsere Seele bedrohenden Situation bis hin zum Tod. Die letzte Situation, die jeden von uns eines Tages bedrohen wird, in Anführungszeichen, ist der physische Tod. Und Errettung, Soteria aus diesem physischen Tod kommt so, wie wir es gerade hier beschrieben haben. Beziehungsweise wie wir es gleich uns noch näher anschauen. Aber erstmal ist wichtig festzuhalten, Soteria bedeutet genauso Errettung aus Gefahr, Errettung aus dem Unfall, Errettung von Hungersnot, Errettung von jeder Bedrohung für unser Leben, Errettung von Krankheit natürlich, Errettung von Verfall unseres irdischen Körpers, Errettung von dämonischer Knechtschaft unserer Seele, Errettung von Ängsten, Errettung aus finanziellen Nöten, Errettung aus materiellen Nöten, alles, was dein Leben bedroht. Dafür hat Gott seine Soteria geschickt, sein Heil. Das ist ein allumfassendes Wort. Amen. Halleluja. Das müssen wir realisieren als Christen, weil wir reduzieren manchmal gerne dieses Wort Heil einfach nur auf seine Bedeutung in Bezug auf das ewige Leben nach dem Tod. Aber das ist nicht die Bedeutung des Wortes Soteria, sondern es schließt jede Form von uns hier in diesem und im zukünftigen Leben bedrohenden Situation mit ein. Amen. Also, wie viele von euch brauchen Soteria in irgendeinem Bereich ihres Lebens? Halleluja. Dann bist du richtig hier. Weil jetzt kommt, wie du es empfängst. Ich habe schon immer dich wieder zwei Dinge wiederholen lassen, ganz bewusst, weil ich möchte, dass das tief in dein Geist hineinsinkt. Das Erste, was Paulus sagt, ist, wie dieses Heil kommt, ist, indem wir mit unserem Mund Jesus als Herrn bekennen. Amen. Und ihr Lieben, das sagt sich so schnell und wir gebrauchen diesen Vers ja auch gerne, einfach um einfach Menschen in einen ersten Kontakt mit Jesus zu führen. Wir sagen, bekenne mit deinem Mund, Jesus der Herr. Aber weißt du, das hat eine tiefe Bedeutung. Erstens mal, bekennst du nicht irgendeinen Jesus als Herrn? Ja? Ich meine, in Spanien heißt jeder dritte Jesus. Ja? Also es gibt viele, die den Namen Jesus haben. Auch in der Bibel gibt es noch andere, die Jesus hießen. Ja? Also zum Beispiel der hohe Priester, den Zacharia gesehen hat, der heißt eigentlich im Hebräischen Jeshua. Ja? Jehoshua ist der gleiche Name. Ja? Joshua, Jeshua, das ist alles das Gleiche. Das ist alles der Name Jesus im Endeffekt. Also diesen Namen, der Name Jesus an sich ist noch nicht das Entscheidende. Deswegen hat Paulus gesagt, 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Amen. Das Entscheidende an Jesus ist, dieser Jesus, den wir predigen, ist, dass er gekreuzigt wurde. Amen. Und zwar gekreuzigt für die Sünde als Wurzel für alles, wovon du Soteria brauchst. Amen. Die Wurzel von allem, wovon du Errettung brauchst, ist die Ursünde des Menschen, dass wir Gott nicht vertraut haben, dass wir Gott nicht geglaubt haben und deswegen von Gott getrennt wurden, im Paradies getrennt werden mussten, weil wir dem Teufel Raum gegeben haben. Amen. Jesus Christus, er als gekreuzigt, ist derjenige, der tatsächlich für unsere Sünde gekreuzigt wurde und der damit für jede aus unserer Sünde resultierende Not gekreuzigt wurde. Deswegen kann Jesaja prophetisch voraussehen und sagen, er selbst trug unsere Krankheiten. Amen. Er wurde für deine Krankheit gekreuzigt. Er wurde für deinen Schmerz gekreuzigt. Er wurde für deine Not gekreuzigt. Er wurde für jede Bedrohung des Lebens hier auf dieser Erde gekreuzigt. Und Paulus sagt, ich bekenne ihn als Herrn. Oder bekenne, wer ihn bekennt als Herrn. Als Herrn, mit anderen Worten, als Herrn über deiner Not. Als den, der gekreuzigt wurde für deine Not. Es geht nicht nur darum, einfach zu sagen, Jesus ist Herr allgemein, sondern es geht darum zu sagen, Jesus ist Herr über diese konkreten Not meines Lebens. Er wurde genau für diese Not gekreuzigt. Mit anderen Worten, ich rufe seine Herrschaft über zum Beispiel meiner finanziellen Not aus. Ich rufe seine Herrschaft über meiner körperlichen Not aus. Ich rufe seine Herrschaft über meiner seelischen Not aus. Amen. Das ist schon mal ganz entscheidend, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist ebenso wichtig, er sagt, zugleich glaubst du mit deinem Herzen. Das ist das Zweite. Wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, Jesus als gekreuzigt über deiner Not, und mit seinem Herzen glaubt, dass er aus den Toten auferstanden ist, der wird Soteria empfangen. Amen. Mit anderen Worten, was glaubst du mit deinem Herzen? Du glaubst mit deinem Herzen, dass Jesus Christus nicht nur vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde, das glauben auch die Historiker. Amen, das ist eine historische Tatsache, das ist bezeugt. Ja. Du glaubst nicht nur mit deinem Herzen, dass Jesus gekreuzigt wurde, und du glaubst auch nicht nur mit deinem Herzen, dass er für deine Not gekreuzigt wurde, sondern du glaubst auch, dass er siegreich auferstanden ist aus den Toten und damit sich erhoben hat, über jede deiner Nöte siegreich erhoben hat und sie damit erledigt hat. Amen. Halleluja. Wer mit seinem Herzen glaubt, Ich drücke es jetzt mal mit diesen Worten aus, konkret auf dich bezogen. Wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten siegreich auferstanden ist, sich erhoben hat über genau deine Krankheit, die dich vielleicht jetzt plagt, über genau deinen Schmerz, über genau deine Not, die dich jetzt plagt. Wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus sich darüber siegreich erhoben hat, der wird errettet werden. Mit anderen Worten, der erfährt Befreiung aus seiner Not. Amen. In dem Moment, wo dieses Bekenntnis deines Mundes mit dem Glauben deines Herzens zusammenfällt, und das ist auch wichtig, weil manchmal vergessen wir das eine und machen nur das andere, ja, indem wir einfach nur, wir plappern schon geradezu, ja, wir sagen, okay, Jesus ist der Herr über meinen Körper, Jesus ist der Herr. Aber weißt du, das Entscheidende ist noch nicht alleine das Bekenntnis deines Mundes, sondern es muss zusammenkommen mit dem Glauben deines Herzens. Sag mal, der Glaube meines Herzens. Hier ist der entscheidende Punkt. Und jetzt kommt's. Wie kommt der Glaube in dein Herz, dass Jesus siegreich auferstanden ist, genau über dieses Symptom, das dich jetzt plagt, über diese seelische Not, die dich jetzt plagt. Wie kommt dieser Glaube in dein Herz? Paulus hat uns auch da nicht im Unklaren gelassen. Nur 7 Verse weiter schreibt er in Römer 10, Vers 17. Er sagt, also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Amen. Mit anderen Worten, der Glaube wird gewirkt. Das ist schon mal wichtig zu verstehen. Der Glaube wird gewirkt. Der Glaube ist kein Werk, das du tust. Der Glaube ist kein Werk, das du produzieren kannst. Du kannst dich nicht anstrengen zu glauben. Das funktioniert nicht. Glaube ist auch nicht eine Gedankenakrobatik. Okay, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt. Und du redest dir so lange ein. Glaube ist nicht Autosuggestion. Amen. Sondern der Glaube wird gewirkt, heißt es hier. Er kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort des Christus. Mit anderen Worten, Glaube wird gewirkt in deinem Herzen, wenn das Wort von Christus, welches das Wort Gottes ist, das Wort des Evangeliums, wenn dieses Wort in dein Herz hineinfällt und du es dort festhältst. Amen. Halleluja. Jesus selber wird als das Wort Gottes bezeichnet. Amen. Es gibt zwei griechische Worte für Wort, das müssen wir auch verstehen. Das erste Wort ist Logos, griechisch Logos. Jesus war der Logos. Im Anfang war das Wort, Im Anfang war der Logos, steht da. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, Jesus Christus. Amen. Es war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses Wort geschaffen, heißt es Johannes 1, Vers 3, 2 oder 3. Alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts wurde geschaffen ohne das Wort. Das Wort Gottes, der Logos, ist der geoffenbarte Christus. Es findet sich hier in diesem Buch. Es ist wichtig zu verstehen, dieses ganze Buch ist die Offenbarung des Logos. Deswegen kann man auch sagen, dieses Buch ist auch der Logos. Die Bibel ist auch der Logos, ist das Wort, ist das geschriebene Wort Gottes. Aber es ist nicht nur einfach ein geschriebenes Wort, irgendwas. Es ist nicht nur einfach eine Sammlung von Geboten, Satzungen, Prinzipien, guten Ideen oder sonst irgendwas, so wie viele andere religiöse Bücher, die es in der Welt gibt, ja, auch von anderen Religionen und so weiter. Das ist nicht einfach nur eine Sammlung von irgendwelchen Sätzen, sondern dieses Wort Gottes, dieser Logos, enthält die Offenbarung des Logos schlechthin, nämlich die Offenbarung Gottes, die Offenbarung seines Christus, die Offenbarung von Jesus Christus ist in diesem Wort. Amen. Halleluja. Liebst du das Wort? Amen. Wer liebt das Wort? Halleluja. Danken wir mal Jesus für sein Wort. Danken wir dem Vater für sein Wort. Weißt du, das Alte Testament, das Neue Testament, alles. Alles zusammen enthält die Person Jesu Christi. Alles zusammen bringt uns den Erretter aus jeder Not. Alles zusammen bringt uns die Offenbarung dessen, der uns aus der Verdammnis, aus der Krankheit, aus der seelischen Not, aus der geistlichen Not, aus der finanziellen Not, welcher Not auch immer, errettet hat vor 2000 Jahren. Hier ist die Offenbarung. Und jetzt pass auf, wenn dieser Logos verkündet wird, so wie zum Beispiel heute Morgen, auch wenn du ihn liest, dann wird er dir auch verkündet. Du hast ja das Buch. Ja? Damals, als Paulus das schrieb, da hatten sie das Neue Testament noch nicht. Deswegen ist es einzig und allein durch seine Worte zu ihnen gekommen. Er hat ihnen noch nicht das Buch bringen können. Das Alte Testament schon, da ist es auch drin, aber in verschlüsselter Form, in Vorschattenform. Wir haben das Neue Testament, das heißt, wir haben den Logos, das heißt, du kannst es lesen. Wenn du es liest oder wenn es dir verkündigt wird und du offen und empfänglich dafür bist in deinem Herzen, das heißt, du streckst dich aus, wie ich es ganz am Anfang vor dem Lobpreis gesagt habe, so ungefähr so wie die blutflüssige Frau, die sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, wenn nur etwas von diesem Logos in mein Herz hineinfällt und das tut, was wir gleich sehen werden, dann werde ich geheilt. Amen. Und so hast du ein empfängliches Herz und es fällt in dich hinein und es fällt in dich hinein in Bezug auf deine spezielle Situation. Und dann passiert etwas. Dann wird nämlich dieses Logos-Wort, das hier steht, für alle gleich, dann wird es für dich zum Rhema-Wort. Rhema ist das zweite griechische Wort für Wort. Im Deutschen gibt es nur ein Wort für Wort. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Wort. Und das zweite Wort ist Rhema. Und Rhema, im Gegensatz zu Logos, ist das spezifisch zu einer Person in eine spezifische Situation hineingesprochene Wort Gottes. Amen. Gott nimmt seinen Logos, um in deinem Herzen ein Rhema draus zu machen. Amen. Und jetzt pass auf, wenn dieses Wort, und ich zeige dir gleich ein paar Beispiele, wie das läuft, ja, und dann wirst du es merken. Wenn dieses Wort zum Rhema wird in deinem Herzen, dann kannst du es so vergleichen wie, wenn du eine, sag mal, du nimmst eine Kapsel mit einem Medikament drin. Es gibt ja manche Medikamente, die sind so Kapseln drin. Ja? Die schluckst du und was passiert? Die Kapsel geht in dein Inneres hinein, also in deinen inneren Körper hinein. Und was macht sie dort? Dort löst sie sich auf und das Medikament verbreitet sich im ganzen Körper. Genau das ist, was das Rhema-Wort Gottes macht. Es fällt in dein Herz hinein, wie in Kapselform und bewirkt in deinem Herzen den Glauben, von dem wir sprechen. Amen. Es bewirkt in deinem Herzen Glaube. Halleluja. Und zwar den Glauben, der von Gott kommt. Amen. Nicht irgendein menschlicher Glaube, sondern es ist der Glaube Gottes. Jesus hat gesagt in Markus 11, 22, er hat gesagt, habt Glauben Gottes. Ja. Und dieser Glaube, den kannst du definitiv nicht bewirken. Ja. Du kannst ihn nicht bewirken. Genauso wenig, wie dein Körper das Medikament produzieren kann. Dein Körper kann das Medikament nicht produzieren, aber er kann es aufnehmen. Er kann es nehmen, er kann die Kapsel schlucken. Und dann fällt das Medikament rein und in dir bewirkt es Gesundheit. Amen. Und genauso ist es mit dem Rhema-Wort Gottes. Es kommt durch den Logos in dein Herz, es fällt hinein und ich sage mal so, es explodiert in deinem Herzen und plötzlich weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das ist für mich, das ist nicht mehr nur ein theoretisches Wort, das ich 100.000 Mal in der Gemeinde gehört habe, sondern das ist mein Wort für meine Situation, für meine Not. Amen. Halleluja. Also, Beispiel. Jesaja 53, Vers 3, ja, das berühmte Wort zum Thema Heilung. Da kommt es zum ersten Mal. Es kommt noch an mehreren Stellen der Bibel, aber da ist es zum ersten Mal, wo er sagt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Ja, Vers 5, dann ich überspringe den Vers 4, Vers 5 heißt dann, er war durchbohrt um unserer Treubrüche willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist ein Hammervers. Ne? Da sagst du, entweder sagst du, hey, der das geschrieben hat in der Bibel, der spinnt, oder es ist übernatürlich. Weil vielleicht sagst du, ja, hier steht ja wörtlich, mir wurde Heilung. Ja? Vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz starb, wurde mir Heilung. Das heißt, die Heilung ist ja schon vollbracht. Und du schaust auf deinen Körper und siehst die Symptome und sagst, wie passt das zusammen? Ja, das ist Gott. Amen. Er gibt dir ein Logos, damit es in dir zum Rhema wird. Und wenn es in dir zum Rhema wird, explodiert Glaube. Und plötzlich ist es dein persönlicher Besitz. Amen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen wirklich nicht nur, er will nicht nur Einzelnen ihr persönliches Rhema geben durch das, was ich predige, sondern er möchte dir zeigen, wie du in deinem Alltag immer wieder dein persönliches Rhema bekommen kannst, das du brauchst. Amen. Für deine Situation. Halleluja. Schau, ich habe dir Jesaja 53 zitiert mit der Heilung. Jetzt gehen wir nach Matthäus 8, Vers 16 im Neuen Testament, wo es heißt, Jesus trat auf und sie brachten viele Besessene zu ihm. Er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Und dann heißt es Vers 17, damit erfüllt würde. Mit anderen Worten, damit das, was Logos war in Jesaja 53, damit es zum Rhema würde. Damit es erfüllt würde. Und dann wird es nochmal zitiert, Jesaja 53, Vers 3 wird zitiert, aber nicht ganz wörtlich, sondern so, wie sie es offensichtlich in dieser Situation als ihr Rhema empfangen haben. Es basiert auf Jesaja 53, aber es ist das spezielle Rhema für ihre Situation. Er sagt nämlich, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, und jetzt kommt's in dieser Formulierung, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. Mit anderen Worten, diese Leute, die damals Jesus begegnet sind, kannten das Logos, die kannten den Logos in Jesaja 53. Sie hatten das schon oft gelesen in der Synagoge, wurde dieser Vers regelmäßig gelesen. Heute lesen sie in der Synagoge nicht mehr, weil sie Angst haben, dass da eine Erkenntnis von Jesus als dem Messias kommen könnte. Aber damals haben sie es gelesen in der Synagoge, ja, Jesaja 53. Sie kannten dieses Wort. Aber jetzt kam Jesus, war leibhaftig vor ihnen und plötzlich wurde dieses Wort zum Rhema. Jawohl, er nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug meine Krankheit fort. Und plötzlich konnten sie sehen, ja genau so ist es. Er hat es getragen, er hat es fortgenommen, also ist es nicht mehr auf mir. Das ist dein Rhema vielleicht heute Morgen für dich. Er selbst nahm dein Symptom weg und trug deine Krankheit fort. Also ist es nicht mehr auf dir. Amen. Du hast den Vorteil, schau, hier im Neuen Bund haben sie das Wort des Alten Bundes zum Rhema für sich zur Zeit von Jesus gemacht. Jetzt hast du nicht nur den Logos des Alten Bundes, sondern du hast auch den Logos des Neuen Bundes. Das heißt, Matthäus 8, 17 ist schon wieder ein Logos für dich. Aber jetzt kannst du diesen Logos nehmen und kannst sagen, so, und jetzt lasse ich diesen Logos in mein Herz hineinfallen und du kannst sagen, jawohl, genau diese, was weiß ich, Lungenkrankheit oder dieser Krebs oder dieses kaputte Knie oder dieser Wirbel oder dieses Ohr, das mir Probleme macht oder diese Makula oder was auch immer. Genau dieses Problem hat Jesus vor 2000 Jahren weggenommen und hat es fortgetragen. Halleluja. Und die Kapsel fällt in dein Herz und bumm, und Glaube wird bewirkt. Amen. Weißt du, Gott kann jeden Vers in der Bibel benutzen und für dich zum Rema machen. Das ist auch wichtig zu verstehen. Also es ist ganz klar, für jede Not, die es hier auf der Erde geben kann, gibt es ein ziemlich direktes Wort in der Bibel, das du nehmen kannst als Rema-Wort. Für jede Not. Ne? Für Krankheit haben wir es gerade gesagt. Aber wenn du zum Beispiel finanzielle Not hast, dann kannst du Philipper 4, Vers 19 nehmen, wo es heißt, er aber wird all euren Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Oder du hast 2. Korinther 8, Vers 9, wo es heißt, Jesus wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Ja, das ist der Logos, ja, das ist die Verheißung Gottes, das ist das Wort Gottes für diese Not. Oder wenn du gebunden bist in deiner Seele, aber du hast Jesus in deinem Herzen, dann kannst du Johannes 8, Vers 36 nehmen, wo es heißt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja, sag mal zu deinem Nachbarn, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Oder vielleicht hast du eine berufliche Not, dann kannst du 5. Mose 28, Vers 13 nehmen, wo es heißt, der Herr, dein Gott, wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Amen. Oder wenn du eine familiäre Not hast, eine Not mit deinen Kindern zum Beispiel, dann kannst du 5. Mose 28, Vers 4 nehmen, wo es heißt, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Amen. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Sprich's mal aus über deinen Kindern im Geist, gerade jetzt, wenn du Kinder hast. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, meines Leibes. Halleluja. Oder wenn deine Not Unfruchtbarkeit ist im Körper, dann kannst du Psalm 128 nehmen. Wo es heißt, glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Und dann heißt es Vers 5, glaube ich, deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Söhne den Ölbaum sprossen rings um deinen Tisch. Amen. Verstehst du, für jede Not, die sich erheben könnte in deinem Leben, gibt es eine konkrete Verheißung, mindestens eine, sicher mehr als eine. Ich habe jetzt nur ein Beispiel jeweils oder zwei Beispiele maximal genannt, ja. Durch seine Wunden sind wir geheilt, 1. Petrus 2, 24, für Krankheit. Aber genauso kann Gott jedes andere Wort, jeden anderen Vers, vielleicht außer und Judas ging hin und er hängte sich, das kann er vielleicht schlecht gebrauchen, aber es ist vielleicht nicht dein Rema-Wort, aber er kann Worte benutzen hier in der Bibel, dass sie zu dir sprechen, in deine Situation hinein, die vielleicht ursprünglich hier in der Bibel gar nicht diese Situation gemeint haben. Paulus macht es oft, er zitiert oft das Alte Testament, aber wenn du dann nachliest, dann siehst du, dass er eigentlich den Vers aus dem Zusammenhang nimmt und ihn umdeutet für den neuen Bund. Ja? Das ist durchaus legitim. Weißt du, Gott kann zu dir sprechen durch das Wort Gottes. Damit sage ich nicht, dass du theologisch die Bibel verdrehen sollst, verstehst du, und das Wort Gottes verdrehen sollst, aber Gott kann zu dir sprechen durch jeden Vers. Zum Beispiel, wenn du, nimm mal als Beispiel, du hattest eine schwere Krankheit und jetzt sind vielleicht Symptome wieder da und du denkst, ist es wieder am Kommen? Was ist damit? Ja, dann kannst du zum Beispiel zu Nahum 1, Vers 7 und 9 geleitet werden, ja, wo es heißt, gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende macht er nicht. Ein zweites Mal wird sich die Not erheben. Amen. Wow. Und dann macht's boom und du liest und sagst, das ist mein Wort. Darauf stelle ich mich. Halleluja. Oder du hast mit Raub in deinem Leben zu tun. Ich meine jetzt damit nicht unbedingt, dass ein Räuber dich ausgeraubt hat oder so, vielleicht auch, aber vielleicht versucht der Feind dir Gesundheit zu rauben immer wieder oder etwas frisst sogar sich in deinem Körper immer weiter oder du hast Raub in Finanzen im Sinne von irgendwie läuft dir alles immer zwischen den Fingern weg oder Leute betrügen dich oder irgendwelche Dinge laufen einfach nicht gut und da ist irgendwie wie immer dieser permanente Raub und es scheint immer schlimmer zu werden und immer näher ranzukommen, dann liest du zum Beispiel Hiob 38, Vers 11, wo es heißt, wo Gott oder wo Hiob zum Teufel spricht und sagt, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier setzt Gott eine Schranke gegen den Stolz deiner Wellen. Amen. Also siehst du es, wie etwas zum Rema-Wort für dich werden kann. Weißt du, dieser Vers von Hiob, der ist im ganz anderen Zusammenhang, da geht es eigentlich darum, dass Hiob davon spricht, dass Gott die ganze Welt gemacht hat und wie wunderbar und dass er das Meer in Schranken weist und so weiter und so fort. Aber Gott kann seinen Logos nehmen und bei dir zum Rema machen. Amen. Halleluja. Das sind Schätze. Weißt du, ich empfehle dir, im Wort zu leben. Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Mit anderen Worten, lasst den Logos reichlich in deinem Leben wohnen. Dann hast du es leichter, zur gegebenen Zeit ein Rema zu empfangen. Amen. Weil wenn du nicht weißt, was da drin steht, ist es schwieriger, ein Rema zu empfangen. Gott kann dich leiten. Weißt du, wenn du das Wort Gottes kennst, kann er dich leiten. Er kann dich leiten zum Propheten Daniel, wo sie im Feuerofen waren. Du fühlst dich vielleicht wie im Feuerofen, dann wo du gerade durchgehst. Heftige Situation. Jeder sagt, das kannst du nicht überleben. Und dann liest du den Propheten Daniel und dann heißt es da, dass, wie sie wieder rauskamen aus dem Ofen und alle waren erstaunt und der König sagt, gepriesen sei der Gott von Daniel und seinen Freunden, der sie errettet hat aus dem feurigen Ofen. Und dann heißt es, und nicht einmal Brandgeruch war an ihnen. Sagst du, okay, ich werde hier durch dieses Feuer durchkommen und am Ende wird nicht einmal Brandgeruch an mir sein. Amen. Verstehst du? Weißt du, Gott kann das nehmen. Weißt du, was ist der Brandgeruch? Der Brandgeruch kann alles Mögliche sein. Die Kollateralschäden, das, was sich vielleicht daraus ergeben kann. Nicht einmal Brandgeruch. Das ist eine Verheißung. Wenn du diese Kapsel nimmst in dir, bumm, ich akzeptiere keinen Brandgeruch mehr. Amen. So kann Gott jedes Wort hier nehmen. Oder gehst durch eine Situation und du sagst, Herr, ich sehe nicht den Weg, wie soll das gehen, wie soll das funktionieren, wie soll das weitergehen? Und du schreist zum Herrn und du sagst, Herr, wo bist du, was ist los, was ist Sache? Und dann kommt Jeremia 29, Vers 11. Gott sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Da ist ein guter Weg für dich. Du siehst ihn vielleicht momentan nicht. Und momentan kommt es dir so vor, wenn das kein guter Weg wäre, den du geführt wirst. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und dann nimmst du noch, ich weiß nicht genau, 5. Mose, ich weiß nicht genau, 4, Vers 20 oder wie auch immer, egal, irgendwo da, wo es heißt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Also Gott kann nicht sagen, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil und gleichzeitig denkt er, hey, das habe ich nur da gesagt, das galt nur für Jeremia. Nein, er kann nicht lügen, verstehst du? Er kann nicht heute so sagen und morgen so sagen. Ja? Er kann nicht lügen. Und darauf kannst du dich stellen. Also gilt seine Zusage zu dir. Halleluja. Ich empfehle dir, wenn du eine Not hast in deinem Leben, durchforsche das Wort Gottes und schau, welches Wort in dein Herz hineinfällt. Und das nimmst du. Das ist die Kapsel. 3-mal täglich. Oder auch 5-mal, wenn es notwendig ist. Egal. Wenn es dir reicht, 1-mal täglich, okay. Aber auf jeden Fall nimm die Kapsel. Am Ende ist es das Rema-Wort. Es wird in dir Glauben bewirken. Und wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn über deine Not bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass er aus den Toten auferstanden ist für und über genau diese Situation, durch die du gerade durchgehst, dann wirst du Soteria erleben. Amen. Dann wirst du Soteria erleben. Der Glaube des Herzens kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Amen. Er kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Christi. Amen. Also sei im Wort. Ja, wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, wo finde ich denn diese ganzen Bibelstellen zum Thema Heilung, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Draußen am Welcome-Tisch ist ein Schriftenständer. Da sind Listen mit Bibelstellen zu verschiedenen Themen des Heils. Ja, zur Errettung, zur Heilung, zur Befreiung, ich weiß nicht genau zu was. Alle habe ich mal vor Jahren gemacht. Liste mit Bibelstellen, wo du eine Hilfe hast, wo du sagen kannst, okay, dann schaue ich mal nach, ob da das Rema-Wort Gottes für mich drin ist, in einem dieser Verse. Weil es gibt so viele Verheißungen in der Bibel, so viele Worte. Und dann gibt es natürlich weit über diese Bibelstellen hinaus. Wie ich gesagt habe, da steht jetzt zum Beispiel nicht Hiob 38, 10 auf der Liste. Ja, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier macht er ein Ende für den Stolz deiner Wellen. Ja, das steht da jetzt nicht drauf, sondern das ist schon konkret zu den Themen. Aber Gott kann jeden Vers hier benutzen, um zu deinem Herzen zu sprechen. Er kann das dir das Rema-Wort geben. Er kann sagen, hey, wenn gerade noch der Zweifel in deinem Herzen ist und du sagst vielleicht gerade im Moment, oh ja, ich glaube, für mich ist heute noch nicht der Tag, um mein Wunder zu empfangen. Und dann hörst du das Wort Gottes, wo Paulus sagt, heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Und sagt er, okay, I, Sir. Das ist mein Wort. Amen. Weißt du, hier ist zu jedem Zweifel auch deiner Seele eine Antwort. Amen. Halleluja. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie Gott dich mit seinem Wort beschießt. Ja? Halleluja. Gerade noch gezweifelt, im nächsten Moment, boah, Moment. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Okay. Amen. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Ich würde gern beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, kostbares Wort, Herr. Wir danken dir, Herr, dass in deinem Wort der Logos ist, Herr. Dein Wort ist der Logos, Herr. Die Offenbarung des Christus, die Offenbarung des gekreuzigten und auferstandenen, Herr. Danke, Herr, dass wir deinen Logos haben, Herr. Altes Testament, Neues Testament, Herr. Und danke, Herr, dass du heute durch dein Wort sprichst, Herr. Dass du heute, wie vor 2000 Jahren, wie auch schon vor 2500 Jahren, durch dein Wort sprichst, Herr. Und dass du diesen Logos in uns zum Rema machst, Herr. Und Herr, in dem Moment, wo dieses Rema in unserem Herzen ist, dann werden wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus für diese Not aus den Toten auferstanden ist. Und dann werden wir sprechen zum Berg, wie Jesus gesagt hat. Du wirst sprechen zum Berg, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer und du wirst nicht zweifeln in deinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was du sagst, weil du hast sein Rema-Wort. Amen. Du hast sein Rema-Wort, auf das du dich stellst. Halleluja. Und Vater, ich bete heute Morgen, Herr, Herr, dass du viele Remas gibst heute Morgen, Herr. Herr, aber nicht nur heute Morgen bete ich, sondern auch über diesen Tag hinaus, Herr. Herr, dass du Remas in die Herzen der Söhne und Töchter gibst für ihre Situation. Herr, überwindende Rema-Worte, Herr. Herr, Worte, die in ihrem Innersten wie eine Kapsel wirken, Herr. Herr, sodass Glauben explodieren kann, Herr. Herr, für die konkrete Situation, Herr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken, Heiliger Geist, heute Morgen, Herr. Danke, dass du dein Wort bestätigst, Herr. Danke, Herr, dass gerade jetzt, Herr, Herr, dein Logos ausgegangen ist, Herr, und dass dein Rema in den Herzen ankommt, Herr. Halleluja. Vielleicht erinnert dich der Heilige Geist noch gerade an ein Wort, das Gott dir schon mal gegeben hat, aber du hast aufgehört, dich darauf zu stellen. Du hast es irgendwie wieder vergessen oder so. Das solltest du nicht tun. Du solltest deine Kapsel täglich nehmen. Ja. Das ist wie mit Medikament. Wenn du es vergisst zu nehmen, ist es auf die Dauer nicht so gut. Ja. Also nimm dein Rema, das Gott dir schon gegeben hat. Es kann sein, dass Gott dich erinnert an ein Rema, was er dir schon gesagt hat, wo er schon zu dir gesprochen hat. Dann nimm es neu, stell dich drauf. Ja. Und nimm dazu das Wort, ja, heute ist der Tag. Jetzt ist die Zeit. Halleluja. Glaube explodiert und Dinge geschehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist das Erste, was wir heute sicherstellen wollen und was wir festmachen wollen. Das Erste, wofür das Rema-Wort Gottes gegeben ist, ist, dass du Sicherheit in deinem Herzen haben kannst, dass wenn du heute durch das Tal des Todesschattens gehen würdest, wenn du heute sterben würdest, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ewig bei dem Vater sein wirst, weil Jesus dich erlöst hat. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nicht diese Gewissheit oder du bist wie abgeschnitten, du fühlst dich wie abgeschnitten von Gott. Ja, du fühlst dich wie fern von Gott. Gott hier, ich da. Irgendwie, du bist wie fern von ihm. Es gibt normalerweise drei Möglichkeiten, warum das so sein kann. Entweder ist es so, dass du noch nie wirklich mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekannt hast und in deinem Herzen im Glauben ergriffen hast, dass er für dich aus den Toten auferstanden ist, für die Errettung deiner Seele. Du hast dich noch nie bewusst darauf im Glauben gestellt. Ja, das ist dein Rema-Wort heute Morgen. Römer 10, Vers 9 und 10. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Halleluja. Vielleicht hast du das noch nie festgemacht in deinem Leben. Dann möchte ich jetzt mit dir und für dich gleich beten. Vielleicht ist es auch so, das ist die zweite Möglichkeit, vielleicht ist es so, dass du es schon mal festgemacht hast in deinem Leben, aber dass du wieder davon weggekommen bist und dass du ohne Jesus gelebt hast, dass du fern von ihm warst und heute Morgen wird dir das bewusst, vielleicht ganz neu hier in seiner Gegenwart, hey, ich muss zurückkehren, ich muss ganz neu mit meinem Herzen glauben, dass er für mich auferstanden ist aus den Toten und ich muss ganz neu bekennen, dass er mein Herr ist über allen Nöten, über allen Situationen meines Lebens. Ja, dann möchte ich auch für dich persönlich beten und mit dir beten. Und die dritte Möglichkeit, warum du dich wie abgeschnitten fühlen kannst, ist die, dass du zwar Jesus in deinem Herzen hast, aber du hast Sünde zugelassen in deinem Leben. Du bist in Sünde hineingefallen in deinem Leben und du hast sie noch nicht bereinigt, du hast sie noch nicht bekannt. Ja, das Wort Gottes sagt, auch das ist ein Rema für dich. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, wenn dich momentan noch Sünde trennt, dann ist das dein Rema. Du musst sie nur bekennen und er vergibt dir und er reinigt dich. Und auch wenn dich das betrifft und du dich deswegen von Gott, von Jesus wie abgeschnitten fühlst, dann möchte ich auch jetzt gleich mit dir und für dich beten. Also es sind drei Gruppen von Personen, für die ich jetzt beten möchte. Entweder du hast noch nie Jesus in deinem Herzen empfangen, noch nie bewusst ihn zum Herrn deines Lebens gemacht. Oder aber bist wieder davon weggekommen. Oder aber Sünde trennt dich momentan von ihm, weil du sie noch nicht bekannt und noch nicht bereinigt hast. Wenn eine dieser drei Dinge dich betreffen, dann ganz schnell, gib mir einfach ein Zeichen, indem du deine Hand hebst und damit zum Ausdruck bringst, ich möchte, dass du jetzt für mich und mit mir betest. Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand da drüben, dort, dort, dort, überall, dort drüben auch, ja, danke Jesus, Gott sieht eure Hände, Halleluja. Und jetzt wird gleich etwas passieren in eurem Leben, jetzt wird etwas passieren, jetzt wird sie nämlich das Wort Gottes als mächtig erweisen. Ja, Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jeden, der daran glaubt. Ja, die Kraft Gottes wird freigesetzt durch das Rema Gottes, die Kraft des Glaubens zum Heil, zur Soteria. Und deswegen ganz schnell, wenn du deine Hand jetzt gehoben hast und das für dich war, was ich gerade gesagt habe, dann komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne und wir wollen hier zusammen beten und wollen es festmachen vor dem Herrn und ich möchte die Hand kurz auflegen und für dich beten und die Kraft Gottes in deinem Leben freisetzen und wir heißen sie mal herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihr dürft die einfach so in einer Reihe da oder in einem Halbkreis um mich herum stellen, wie auch immer es am besten passt. Da kommen noch mehr. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Okay. Kommt einfach ein Stück weiter nach vorne. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Okay. Da ist noch jemand? Okay. Herzlich willkommen. Halleluja. Wow, so viele. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, ihr auch alle herzlich willkommen. Wir beten jetzt zusammen. Wir beten jetzt zusammen ein Gebet und wir schließen dazu unsere Augen und wir tun genau das, was das Rema heute Morgen sagt, nämlich wir bekennen mit unserem Mund und wir glauben mit unserem Herzen. Okay, also sprich mir laut nach, was ich laut vorspreche, weil damit bekennst du mit deinem Mund. Sag, Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe, wo ich fern von dir gelebt habe, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich ohne dich durchs Leben gehen wollte. Ich danke dir, Vater, dass du Jesus Christus gesandt hast und dass er am Kreuz für meine Trennung von dir gestorben ist, für meine Sünde gestorben ist und dass er wieder aus den Toten auferstanden ist, um das Heil für mich zu bewirken. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt in mein Herz als den Herrn meines Lebens. Sei du von heute an mein Leiter, mein Führer, mein Herr. Herr Jesus Christus, fülle mein ganzes Leben mit deinem Heiligen Geist und lass dein Wort und deinen Geist mein Leben erneuern. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und gerade jetzt spreche ich euch allen zu, in Jesu Namen. Euch ist vergeben, in Jesu Namen. Das Blut Jesu Christi hat euch gereinigt. Nichts mehr kann euch trennen von der Liebe des Vaters, weil er den Preis bezahlt hat. Das Blut Jesu Christi reinigt dich und erneuert dich. Also, es ist nur die Kraft Gottes, keine Angst. Warum kann sie nicht mehr stehen? Ne? Weil die Kraft auf sie kommt. Ja. Ganz locker bleiben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir begegnest, gerade jetzt, Heiliger Geist. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Zieh sie an dein Herz, Herr. In Jesu Namen. Neues Leben. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft. Oh, die Kraft. Die Kraft Gottes zum Heil. Die Kraft Gottes zum Sieg, Herr. Die Kraft Gottes. Oh, danke für deine Kraft, Herr, die Kraft deiner Liebe. Halleluja, ich spreche jedem Einzelnen auch hier vorne zu. Ihr werdet die Kraft haben, der Sünde zu widerstehen, in Jesu Namen. Ihr werdet die Kraft haben, im Glauben zu leben. Der Glaube Gottes kommt jetzt in euch hinein, in eure Seele, in euer Herz hinein. Und ob ich auch wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein neues Leben, Herr. Danke, Jesus, Herr. Oh, für die Kraft Gottes, Herr, die sie gerade jetzt... Alles gut. Kannst du die Ordner schauen schon. Ganz locker. Alles gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Sein Geist ist stark da, deswegen reagieren Leute einfach auf die Kraft Gottes. Wie auch immer sie reagieren, jeder darf reagieren, wie er reagieren will oder wie er einfach reagiert, fertig. Ne? Ja, wenn jemand umfällt, dann wahrscheinlich deshalb, weil er halt nicht mehr stehen kann. Das ist auch in Ordnung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft Gottes zum Heil. Die Kraft Gottes zur Soteria, die jetzt wirkt, Herr. In jedem Einzelnen hier vorne, Herr. Danke dafür, Vater. Danke für dein mächtiges Wirken, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein mächtiges, mächtiges, mächtiges Wirken. Herr. Wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe gerade jetzt, wie weitere Wunder passieren. Bei denen, die hier vorne sind vielleicht zum Teil, aber auch bei einigen im Raum. Und zwar sehe ich wirklich Wunder der Versöhnung. Wunder der Versöhnung in Beziehungen. Wunder der Versöhnung in Ehen. Wunder der Versöhnung zwischen Eltern und Kindern. Wunder der Versöhnung in der Familie. Es sind einige, die gerade jetzt auch im Hinblick auf Weihnachten sich Sorgen machen, wie wird es in meiner Familie. Aber das sind Wunder der Versöhnung. Das sind Wunder der Liebe. Das sind Wunder der Liebe. Wenn du da ein Wunder brauchst, streck dich einfach gerade jetzt aus. Empfang es in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt, er hat uns das Wort der Versöhnung gegeben. Also das ist dein Rema jetzt vielleicht für dich. Ja, ja, dass du das Wort der Versöhnung von ihm empfangen hast. Und die Worte, die du sprechen wirst, werden Versöhnung bewirken. Vielleicht bist du dir gar nicht dessen bewusst, aber es wird so sein, dass er hat dir das Wort der Versöhnung gegeben. Halleluja. Er hat uns versöhnt mit sich selbst. Und damit hat er uns versöhnt miteinander, mit den Menschen. Er hat uns seine Versöhnung gegeben. Halleluja. Er hat uns versöhnt mit sich selbst. Danke, Jesus, für die Wunder der Versöhnung. Nimm das gerade jetzt in Anspruch, Vater, ich setze es frei. Oh, einige werden uns spätestens im Januar ein Zeugnis schicken und sagen, dieses Jahr war Weihnachten ganz anders. Halleluja, weil da Liebe geflossen ist, weil da Versöhnung geflossen ist. Danke, Vater, für deine Wunder der Versöhnung in Jesu Namen, die gerade jetzt fließen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, dass du die Herzen der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern kehrst, Herr. Danke, dass du die Herzen der Geschwister zu den Geschwistern kehrst, Herr. Die Herzen der Freunde zu den Freunden, der Freundinnen zu den Freundinnen, Herr. Der Ehepartner zu den Ehepartnern, Herr. Danke, Jesus. Danke für dein Werk, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist auch Befreiung in den Seelen, die passiert. Gerade jetzt, wenn du weißt, da ist Befreiung, die du brauchst in deiner Seele. Befreiung von Schmerz, Befreiung von Angst, Befreiung von Traumata in deiner Seele. Vater, in dem Namen Jesus, Herr, wir gehen gerade jetzt da rein, Herr. Herr, an diese Punkte der Seelen. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust, überall im Raum, gerade jetzt, Herr. Herr, dass du an diese Traumata der Vergangenheit gehst, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, befehlen wir, diesen Traumata jetzt die Seelen zu verlassen. Wir sagen, kommt heraus in dem Namen Jesus. Kommt heraus aus den Seelen jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wo auch immer es reingekommen ist, der Schmerz ausgelöst wurde. Jetzt raus in Jesu Namen. Schmerzen, verlass die Seelen. Ja, Lügen, verlass die Seelen. Wo Lügen da waren über andere Menschen, wo Lügen da waren über dich selber, wo Lügen da waren über Gott. Raus jetzt aus deiner Seele. Halleluja, da ist Befreiung. Halleluja, da ist Befreiung. Da ist Befreiung. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist auf dich kommt, du kannst einfach ausatmen und einfach das rauslassen, was raus muss jetzt in Jesu Namen. Ansonsten bete einfach in Sprachen, bete jetzt im Geist. Halleluja. Und wenn du merkst, da kommt was hoch, dann lass es einfach raus. Lass es einfach ziehen. Ja, lass es einfach ziehen in Jesu Namen. Lass es einfach ziehen in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk. Oh, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Oh, jedes Trauma, jede Angst, jede Störung der Seele kommen an euch in Jesu Namen. Wir sagen jetzt, raus aus den Seelen. Raus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Danke, Vater. Lass es ziehen. Atme es aus. Raus damit. In Jesu Namen. Raus damit. In Jesu Namen. Jetzt. Jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für dein Werk. Halleluja. Und Gott kümmert sich auch um deinen Körper. Halleluja. Und ich möchte einfach euch noch ein Wort weitergeben, das auch dein Glauben aufbauen wird. Und es steht in Offenbarung 19, Vers 10, da heißt es, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das bedeutet, wenn du ein Zeugnis hörst von dem, was Jesus getan hat, dann entfaltet es in unseren Herzen sozusagen Multiplikation. Das heißt, die Substanz, die dieses Wunder bewirkt hat, das du bezeugt hörst, springt sozusagen über in dein Herz und prophezeit schon das nächste Wunder, das passieren soll. Ja. Und deswegen einfach ganz kurz möchte ich einfach kurz von, ich sage mal, drei Wundern kurz erzählen, die Gott letzte Woche getan hat. Wir waren letzte Woche in Hamburg. Ich erzähle immer gern die Dinge, die gerade passiert sind, weil dann weißt du, das sind die Wunder, die uns folgen. Ja. Das sind die Wunder, die da sind. Das sind die Wunder, die im Raum sind. Ja. So frisch wie möglich. Ja. Wir waren letzte Woche in Hamburg beim Wundergottesdienst. Und es sind viele Wunder passiert, viele auch kreative Wunder. Und ich kann deswegen ja bei weitem nicht alles erzählen. Aber ein Wunder, das könnt ihr mal das Bild an die Wand werfen, da kannst du schauen, das war eine Frau im orangenen Kittel. Ja, nimmst du das Bild bitte rein oben. Diese Frau kam in den Gottesdienst und sie hatte wenige Wochen zuvor einen Herzinfarkt gehabt und eine Lungenembolie, war auf der Intensivstation im Krankenhaus und war noch nicht lange entlassen. Kam in den Gottesdienst, hatte ganz schwere Atemprobleme aufgrund dieser Sache. Und hier steht sie vorne und bezeugt, ich habe gar nicht für sie persönlich gebetet, sondern jemand anders im Raum, als ich es angeleitet habe. Das werde ich gleich tun. Und in diesem Setting hat sie ihr komplettes Wunder empfangen. Sie stand da vorne, ist rumgehüpft, hat frei geatmet, frei durchgeatmet, hat gesagt, ich kann atmen, ich kann atmen, ich kann atmen. Und das Zweite, was mit ihr passiert ist, war, sie hatte einen eingedrückten Wirbel an der Halswirbelsäule seit 42 Jahren. Ihr Wirbel war eingedrückt und deswegen hatte sie seit 42 Jahren, also wahrscheinlich als, ja, ich schätze mal, als Jugendliche wird es passiert sein. Und da hatte sie seit 42 Jahren Schmerzen in der Halswirbelsäule und konnte ihren Hals nicht drehen. Ja. Und sie stand da vorne und hat ihren Hals hin und her geschüttelt und gedreht, ohne jegliche Schmerzen. Sie war vollkommen frei nach 42 Jahren. Das war das erste Wunder. Halleluja. Oder das war nicht das erste, aber es war eins der Wunder. Das war das erste, das ich euch erzählen wollte. Halleluja. Das zweite, schau das zweite Bild an. Diese Frau, die da vorne steht, der ich die Hand auflege, die hatte eine Skoliose in der Lendenwirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule war verkrümmt. Die andere Frau, die schwarze Frau links, ist eine Krankenschwester. Ich habe gefragt, wer ist Krankenschwester hier? Sie kam nach vorne. Und ich habe sie die Wirbelsäule testen lassen. Ich habe sie extra gefragt, weißt du, wie eine Skoliose aussieht? Weißt du, wie eine verkrümmte Wirbelsäule aussieht? Und sie hat gesagt, ja. Und dann hat sie die Wirbelsäule getestet und sie hat gesagt, ja, die Lendenwirbelsäule, sie war, glaube ich, nach rechts so verkrümmt, ging nach rechts raus. Dann habe ich dieser Frau gedient, habe ihr, ich glaube, die Beine auswachsen lassen oder ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall habe ich ihr gedient und dann habe ich zu der Krankenschwester gesagt, so, und jetzt fühle nochmal die Wirbelsäule. Und die Krankenschwester, das ist gerade da, wo sie fühlt, wo sie gerade dran langt. Und die Krankenschwester fing an zu weinen. Die war zum ersten Mal in so einem Gottesdienst und hat gesagt, das gibt's ja nicht. Die Wirbelsäule ist komplett gerade. Halleluja, ein kreatives Wunder. Danke, Jesus. Und das Dritte, was ich euch noch erzählen wollte, davon habe ich kein Bild, weil das ist nach dem Gottesdienst passiert, aber das hat mich auch sehr beeindruckt. Es war ein junges Mädchen mit 12 Jahren, die in den Gottesdienst kam, auch zum ersten Mal. Am Montag wurde sie 13, am Sonntagabend war sie im Gottesdienst und hat mir erzählt, beziehungsweise die Mutter hat es erzählt, dass ihr als 2-jähriges Kind das Trommelfell aus dem Ohr gerissen wurde durch den Arzt versehentlich. Ja, und seither wurde ihr Ohr immer schlechter. Und auch der Amboss im Ohr ging kaputt und so hat sie ganz schlecht gehört. Und deswegen ist sie in der Schule nicht mehr mitgekommen und hatte Probleme. Und sie war richtig, das hast du auch gesehen, war richtig unter Bedrückung auch dadurch. Und ich habe einfach für sie gebetet, ganz kurz nach dem Gottesdienst. Und auch dieses Mädchen fing sofort an zu weinen, weil sie gespürt hat, ich habe es getestet mit dem Schnippen und so weiter an beiden Ohren, sie hatte auf dem schlechten Ohr wieder genauso gut gehört wie auf dem anderen. Zum ersten Mal in ihrem Leben tatsächlich. Ja. Halleluja. Und am Montagabend, da hatten wir nochmal Gottesdienst, am Montagabend kam ihr Opa und hat erzählt, meine Enkelin hat den ganzen Tag, sie hat ihren Geburtstag, ihren 13. Geburtstag, hat gesagt, meine Enkelin hat den ganzen Tag nur Jesus gefeiert, dass er dieses Wunder getan hat. Halleluja. Preist den Herrn, ist das nicht wunderbar? Halleluja. Ihr Lieben, wer ist heute Morgen hier und du sagst, ich habe Glauben in meinem Herzen, dass mein körperliches Problem heute hier erledigt wird, dann streck einfach mal deine Hand aus. Wenn du sagst, ich habe Glauben, dass mein körperliches Problem erledigt wird. Okay. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ihr dürft auch zusätzlich aufstehen. Steht einfach mal zusätzlich auf, wenn ihr noch nicht steht. Ihr da vorne haltet einfach eure Hand ausgestreckt. Steht auf, haltet eure Hand ausgestreckt. Und dann möchte ich einfach kurz bitten, dass einfach jemand um euch herum auf euch zugeht. Und wenn jemand bei euch steht, dann nehmt die Hand wieder runter. Noch nichts machen und nichts beten, sondern einfach jemand stellt sich zu euch. Und dann nehmt die Hand wieder runter. Okay, es sind einige da im Raum, das sehe ich schon. Es sind mehr im Raum, die ihre Hand gehoben haben, als solche, die noch frei sind. Also, wenn du deine Hand gehoben hast, kannst du auch auf jemand anderes zugehen, der seine Hand auch gehoben hat. Und dann steht ihr füreinander. Ja, dann steht ihr beide füreinander. Dann gehen einfach zwei aufeinander zu. Okay? Und sobald du mit jemandem zusammen bist, nimmst du deine Hand wieder runter. Okay? Okay, da sind noch Hände. Dann geh auf jemanden zu, wenn du noch deine Hand noch gehoben hast. Geh auf jemanden zu. Ihr anderen, die ihr jetzt eure Hand nicht gehoben habt, geht auf jemanden zu und stellt euch zu ihm. Wenn noch niemand bei dir steht jetzt, dann geht aufeinander zu, immer zu zweit. Ja, stellt euch zusammen. Wir machen genau das, was ich sage. Also macht nichts anderes, jetzt noch nichts beten, noch nichts sprechen oder so, sondern geht einfach aufeinander zu. Hier vorne ist noch jemand, du hast deine Hand noch gehoben. Hier, da hinten ist auch noch jemand. Geh auf die Person zu. Oder sie kommt, ja, okay. Da hinten ist noch jemand, da ist auch noch jemand. Schaut mal, da sind noch zwei Hände. Haltet eure Hand ausgestreckt. Ja, du hast ja jemanden, die Monika steht bei dir. Okay, ach so, okay, du brauchst noch jemanden, okay. Dann, wo war die Frau hinten, die noch jemand braucht? Okay, hier ist auch noch jemand. Geht aufeinander zu, ihr müsst jetzt aufeinander zugehen. Ich kann euch nicht weiterhelfen, ihr müsst einfach schauen, wo ist jemand, der seine Hand auch gehoben hat und geht auf die Person zu. Geht einfach hier, da ist noch eine Frau, die ihre Hand gehoben hat. Wo ist noch jemand, der noch frei ist? Okay, pass mal auf. Aha, ja, da ist noch eine Hand, genau. Geht es nicht auf oder haben jetzt sonst alle ihre Hand, okay? Gut. Du hast deine Hand auch noch gehoben. Okay. Jetzt pass auf. Wo ist die Frau jetzt gerade, die ihre Hand gehoben hat? Ah, da steht jemand. Okay, kannst du zu ihr gehen? Okay, super. Okay. Ist noch jemand? Wo ist noch jemand? Ah ja, okay. Ja, kann noch jemand da hingehen? Kann noch jemand da hingehen? Okay, super. Okay, jetzt pass auf. Ich sage euch genau, was wir machen. Okay, pass mal auf. Ich demonstriere es einfach mal mit dir, okay? Sprichst du Deutsch? Nein. Okay, kannst du kurz übersetzen? Oder sie hat Übersetzung. Ja, sie hat Übersetzung im Ohr. Okay. Was ist dein Problem? Was ist deine Not? Da brennt es, okay? Oder gibt es eine Ursache dafür? Ist es Asthma oder was ist das? Asthma, nein. Nein. Auch nicht Herz. Der Arzt weiß es nicht, okay. Aber du hast da ein Brennen auf der Brust. Okay. Und wie stark ist das auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist? Sechs, ungefähr sechs, okay. Aber der Arzt weiß nicht, wo es herkommt, ja? Okay. Vielleicht Nerven, okay. Jetzt pass auf. Jetzt zeige ich euch, was wir machen. Und ihr macht es einfach mit mir mit. Ich mache es hier vor und ihr macht es mit. Als erstes fragst du die Person, sagst, glaubst du mit deinem Herzen, dass Jesus für diese Not auferstanden ist aus den Toten? Okay. Okay, dann antworte ja, ich glaube es, okay? Und dann fragst du als zweites, glaubst du, dass Jesus Christus dich jetzt von dieser Not befreit? Okay, so. Und dann nehmen wir jetzt Autorität über dieses Symptom. Ich pass auf, ich sage euch, was wir machen, damit ihr es wisst. Wir nehmen Autorität über das Symptom oder über das Problem. Wir rufen Jesus als Herrn aus. Wir sagen, Jesus ist für dieses Problem gestorben und er ist siegreich auferstanden über dieses Problem. Und so befehlen wir in dem Namen Jesus dieses Körperteil in die Ordnung Gottes. Und wenn du das getan hast, pass gut auf, wenn du das getan hast, weil ich kann es dir dann nicht mehr sagen, weil ich selber hier bin. Wenn du das getan hast, dann lässt du einfach eine halbe Minute nur die Kraft Gottes in diese Person hineinfließen, ohne dass du irgendwas denkst. Denk nichts, ja? Gib dem Zweifel keinen Raum, denk nichts. Eine halbe Minute, einfach die Kraft reinlassen. Und dann, wenn diese halbe Minute ungefähr, es können auch 20 Sekunden sein, wenn dieser Moment rum ist, wo du die Kraft Gottes reingelassen hast, dann sagt der Person, dass sie etwas tun soll, was sie vorher nicht tun konnte. Wenn es etwas gibt, was sie vorher nicht tun konnte, oder wenn es etwas gibt, wo sie vorher Schmerzen hatte, dann lass sie genau das tun, wo sie vorher Schmerzen hatte, okay? Und lass sie Ausschau halten im Glauben nach ihrer Heilung. Amen. Sie hat ja gesagt, sie glaubt mit ihrem Herzen, dass Jesus sie jetzt von dieser Sache heilt. Also lass sie Ausschau halten nach der Heilung. Wenn es etwas ist, was man nicht testen kann, weil es was Inneres ist, dann sag zu dieser Person, stell dich jetzt im Glauben drauf, dass du empfangen hast, und lass sie einfach im Glauben vor Freude entweder springen oder einmal hier durch den Raum rennen, einfach irgendwas bewegen, einfach, wo du einfach im Glauben zum Ausdruck bringst, jawohl, Jesus hat's getan. Okay? Haben wir das verstanden? Okay, gut. Frag die Person, ob du die Hand auf die Stelle legen darfst, wenn es angemessen ist, oder lass sie die Hand drauflegen, leg du mal die Hand da drauf, genau. So, und dann proklamieren wir jetzt und sagen, in dem Namen Jesu Christi ist dieses Symptom besiegt. Jesus Christus ist für dieses Symptom gekreuzigt worden. Die Person, der du dienst, muss nicht mitsprechen. Die Person, der du dienst, muss nicht mitsprechen, sondern sie empfängt einfach. Du dienst der Person. Du sagst, in dem Namen Jesu Christi ist dieses Symptom am Kreuz von Golgatha weggenommen worden und fortgetragen worden. Und Jesus ist siegreich über dieses Symptom auferstanden. Und so sagen wir jetzt in dem Namen Jesu Christi, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Höreinschränkungen, Seheinschränkungen, Gelenkeinschränkungen, organische Dinge, in Jesu Namen, weicht jetzt aus diesem Körper. Körperteile kommt in die Ordnung Gottes. Nerven kommt in die Ordnung Gottes. Sehnen, Bänder kommt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen, jeder Teil deines Körpers kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen, jeder Druck hebt sich. Alles, was auf dir gelegen ist, hebt sich jetzt. Und dann lässt du im Glauben eine halbe Minute einfach die Kraft Gottes rein. Du lässt es einfach wirken, ohne zu denken. Du denkst nicht. Du denkst nicht. Du denkst nicht. Du denkst nicht. In Jesu Namen, Kraft Gottes, frei. In Jesu Namen. Oh. Jede Traumawurzel geht auch raus. Wenn ein Trauma im Hintergrund war, geht das Trauma jetzt raus. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Und dann aktivierst du es. Dann lässt du sie etwas tun, was sie entweder vorher nicht tun konnte. Wenn sie Bauchschmerzen hatte, lass sie mal mit ihrer Hand auf den Bauch klopfen zum Beispiel. Ja? Wenn sie Knieprobleme hatte, lass sie ihr Knie bewegen. Wenn sie nicht laufen konnte richtig, lass sie laufen. Wenn sie nicht Treppen steigen konnte, lass sie draußen Treppen steigen. Das gilt auch für dich über Livestream. Du kannst da mitmachen. Aktiviere es. Wenn sie nicht richtig sehen konnte, dann lass sie ins Licht schauen oder in die Ferne schauen oder wo auch immer. Jetzt tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest. Amen. Wenn du es nicht testen kannst sofort, dann hüpf einfach freudig im Herrn. Halleluja. Spring einmal durch den Raum, wie auch immer. Halleluja. Freudig im Herrn und gib ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf, das war erst die erste Runde. Aber wer spürt jetzt, dass Symptome, die vorher da waren, jetzt entweder zurückgegangen sind oder ganz weg sind? Wink einfach mal mit der Hand, einfach, dass wir Jesus schon mal die Ehre geben können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da drüben 9, 10. Halleluja. Da hinten auch 11, 12. Danke, Jesus. Lass uns ihm die Ehre geben für all das, was bereits passiert ist. Halleluja. Halleluja. Wow, ich spüre die heilige Kraft so stark hier im Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Pass auf, jetzt machen wir noch eine zweite Runde. Für alle die entweder die zweite Person braucht, auch einen Dienst. Oder aber bei der ersten Person ist jetzt schon etwas besser geworden, vielleicht die Symptome. Dann darfst du nochmal reinsprechen. Jesus hat dem Blinden auch zweimal gedient, bis die Blindheit ganz weg war. Also darfst du jetzt noch einmal reinsprechen, wie wir es gesagt haben. Du fragst die Person, glaubst du, dass du jetzt geheilt wirst durch Jesus? Das ist das Erste. Dann nimmst du Autorität. Du befiehlst im Namen Jesus, diesen Symptomen zu weichen. Du nimmst Autorität. Du rufst die Herrschaft des Auferstandenen aus über diesen Problem. Und dann schweigst du eine halbe Minute und lässt einfach die Kraft Gottes rein, ohne was zu denken. Und dann aktivierst du die Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Nochmal eine Runde. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein vollkommenes Werk, Herr. Danke, Jesus, für 100%, Herr. Danke, Vater, dass du ein 100%iges, vollkommenes Werk tust, Herr. Herr, dass jedes Symptom jetzt weichen muss, Herr, aus den Körpern, Herr, in dem Namen Jesus. Herr, dass Organe jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, dass Nerven wieder verbunden werden, die getrennt waren, Muskeln, Sehnen, die getrennt waren, wieder zusammenkommen, in Jesu Namen. Danke, Vater, für Wiederherstellung, Herr, im Blut, Herr, in Jesu Namen, göttliche Blutwerte, Halleluja, göttliche Funktion des Herzens, der Leber, der Niere, in der Nieren, in Jesu Namen. Danke, Vater, Herr, danke, Herr, dass die Probleme aus dem Magen-Darm-Bereich weichen, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, dass diese Kniescheibe in die Ordnung Gottes kommt. Jetzt gibst du den Befehl und dann schweigst du eine halbe Minute, lässt die Kraft Gottes rein. Gottes Willen. Jetzt völlig frei. In Jesu Namen. Und jetzt, ohne weiter zu denken, aktivierst du es. Tust etwas, was du vorher nicht tun konntest. Springst, hüpfst, was auch immer. Einfach freudig im Herrn. Halte Ausschau nach deiner Heilung. Danke ihm. Wenn du es nicht sofort testen kannst, danke ihm für deine Heilung. Danke ihm, dass er es gemacht hat. Vielleicht spürst du einfach auch eine innere Leichtigkeit oder ein Kribbeln oder was auch immer. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich berührt hat. Vielleicht an deinen Organen oder wo auch immer du es gebraucht hast. In Jesu Namen danke ihm einfach auch für die Zeichen seiner Berührung. Vielleicht spürst du Freiheit. Vielleicht kannst du plötzlich wieder durchatmen. Ja, vielleicht kannst du, hörst du wieder klarer an deinem Ohr. Vielleicht ist die Sehfähigkeit verbessert oder die Punkte sind weg vor den Augen oder was auch immer, dann lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Jetzt aktivierst du es. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, ja, tu etwas, was du nicht tun konntest. Halleluja. Ja, überall hüpfen sie. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich. Wow. Wow, so viele Wunder. Halleluja, so viele Wunder. Pass auf, streck mal deine Hand aus, wenn du jetzt merkst, dass die Symptome zurückgegangen sind oder ganz weg sind. Streck mal deine Hand aus. Ich möchte es einfach mal sehen. Ich fange hier drüben an. 1, 2, 3, wo noch? Wenn du merkst, jetzt sind die Symptome verschwunden. 4, da drüben 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halleluja, das war jetzt die zweite Runde. Okay, 14 da hinten auch 15. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir noch was. Es wird sich noch weiter verstärken und die Heilung geht noch weiter. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Wenn du bereits ein Wunder erlebt hast, wenn die Symptome in deinem Körper bereits verschwunden sind, komplett verschwunden sind, dann komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Und es wird wiederum für andere, die vielleicht gerade dabei sind, in ihr Wunder reinzugehen, sie ermutigen, es voll zu ergreifen. Okay? Also, wenn die Symptome in deinem Körper, was auch immer es war, Ohren, Augen, Schmerzen, Gelenke, was auch immer es war, verschwunden sind, komm einfach nach vorne und gib einfach ganz schnell ein Zeugnis, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Okay, einfach kommt alle nach vorne, die das betrifft. Ihr könnt euch hier anstellen, einfach hinter ihr, einfach in die Schlange stellen und dann hören wir von einem nach dem anderen, was passiert ist. Okay? Halleluja. Halleluja. Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Ich gebe die Ehre Gottes. Mhm. Er hat mich heute von Trauma in meiner Seele geheilt. Mhm. Es ist wie ein Rucksack weg von meinem Halleluja. Herzen. Ich habe so Befreiung erlebt, Amen. So ein Strom von der Liebe Gottes, danke, wo gekommen Jesus. Ist oh, über mich. Oh, mhm. Es freut mich danke, so sehr. Jesus. Ich danke Gott danke, dafür. Jesus. Oh, füll sie noch mehr. Oh, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Das, was du heute früh schon erzählt hast, ich war ja die Frau. Ah ja, genau, gestern im Heilungsraum die, mit der Hüfte. Die Beine gleich ja. rausgewachsen sind. Ja. Und ich das gespürt habe, die ganze Zeit, währenddem du danach auch weitergesprochen hast, dass das so eine Wärme durch die Beine floss. Ja. Und ich danach erst mal ganz komisch gelaufen bin, weil ich hatte mir einen komischen Schritt angewöhnt in, ja. in den letzten 3 Jahren. Und ich laufe jetzt wieder besser. Normal. Viel, viel besser. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Kommt einfach ihr nach vorne, die ihr ein Zeugnis geben wollt. Einfach alle, die ein Zeugnis haben, was jetzt passiert ist, kommt einfach nach vorne, okay? Ich gehe auf beiden Seiten. Ich wechsle einfach immer die Seiten. Okay, was ist bei dir? Ich hatte Fersensporn auf der rechten Seite, sehr groß. Im runden Bild haben wir gesehen, Schnabel. Und auf der linken Seite hatte ich auch, aber kleinere. Mhm. Und ich habe schon Heilung erlebt, bin besser geworden und in der letzten Zeit hat es so geschmerzt. Mhm. Und heute bin ich geheilt. Komplett. Gar nichts komplett, nichts. Streht mal richtig drauf. Halleluja. Es ist warm und es hat hier an der Becken angefangen zu zucken. Ja. Hier, an Amen. Dem Bereich. Ganz runter. Amen. Halleluja, spring mal. Danke, Jesus. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Halleluja, was ist bei dir passiert? Ich bin der Helmut und ich bin vor 3 Wochen gestürzt. Aha. Und habe mich an der Schulter verletzt. Schulter verletzt. Ja, und ich habe heute von mir beten lassen. Was waren denn die Symptome der Verletzung? Ich konnte den Arm nicht mehr rotieren. Du konntest nicht mehr rotieren, okay, und, seit diesem Sturz. Und nach dem Gebet oder im Lauf des Gottes sind die Schmerzen ziemlich zurückgegangen. Sind die Schmerzen zurückgegangen? Sind nicht weg, aber bedeuten besser. Und jetzt kannst du den Arm wieder rotieren, was du vorher nicht konntest, oder ja, wie? Ja. Halleluja, das ging nicht mehr. Das ging nicht. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preisen wir ihn. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? У меня здесь была такая боль адская, значит, сердце разрывается. Все анализы... Sie hat Schmerzen hier im Brustbereich gehabt und brennen. Но врачи сказали, анализы все хорошие. Arzt konnte nichts finden. Я сейчас одержала это исцеление. Я благодарю Бога. Я свободна. Ja, ich danke Gott für die Heilung. Ich fühle jetzt die Freiheit. Wow, danke спасибо, Jesus. Спасибо, Amen. Jesus. Und in Frieden. Amen, danke Jesus. Amen, спасибо, Jesus. Amen, Halleluja. Okay, ich mache hier auf der Seite weiter. Was ist passiert bei dir? Der Herr hat mich geheilt von einem frühkindlichen Trauma, wo ich bisher, ich spreche jetzt seit gestern, nichts wusste. Mhm. Ja, ich habe Schmerzen im ganzen Körper gehabt, du hast MS und alles gesagt, ich weiß nicht, was ich habe, ich gehe nicht zu den Ärzten, ich persönlich. Mhm. Und der Herr hat mich darauf vorbereitet, dass ich da im Krankenhaus war vor langer Zeit, also getrennt von den Eltern auf eine Infektstation, hinterher meine Eltern gar nicht mehr gekannt habe praktisch, und da ist das Falsche, das Trauma. Ich habe das aber nie gewusst, das ist über 60 Jahre her. Mhm. Ja. Und er hat es heute geheilt, er hat mir es gezeigt nach und nach. Und jetzt hinterher, ich habe ihn gefragt, wann ist es denn in mein Leben gekommen? Yeah. Ja, also es lag gar nicht mehr in meiner Erinnerung. Okay. Ja. Und jetzt, was ist mit den Schmerzen passiert? Das weiß ich jetzt noch. Da muss ich erst testen im Laufe der Zeit. Okay. Ja, weil es ist massiv. Die sind rumgezogen im Körper, an die Ferse. Das muss ich jetzt erst testen. Und da glauben wir jetzt, dass es nicht mehr wieder passiert, weil der Vater dich mit der Liebe füllt jetzt. Auch jeden Raum, der frei geworden ist, wo das Trauma drin war, wird jetzt gefüllt mit der Liebe des Vaters. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich habe vor 2,5 Jahren eine Lungenkrebsdiagnose bekommen und hatte Chemotherapie und dadurch auch starke Polyneuropathie. Also in den Füßen hier wie so Klammergriffe bis zu den Knien hoch und in meinen Händen auch. Und heute ist es jetzt wirklich ein Stück weit viel leichter geworden. Also es ist nicht mehr so. Das heißt, dieses Brennen ist nicht mehr so. Nee, ist kein Brennen, das ist nur wie so ein, es ist wie Sandsäcke und wie Elefantenquallen und Schwere und keine Schmerzen. Und jetzt ist es leichter, ja. Jetzt ist es leichter. Ja, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Alle Folgen von dieser Chemo. Herr, wir sagen nicht mehr. Kein Brandgeruch an dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke Jesus. Was ist bei dir passiert? Arthrose im Knie gehabt. Ja. Und ich konnte eigentlich nicht mehr hüpfen. Ja. Habe mir aber jetzt schon heute Morgen immer gesagt, ich kann so gut hüpfen wie Irina bei dem Lied Freiheit. Und tatsächlich, heute Morgen konnte ich schon hüpfen. Ja. Und ich habe auch im Lobpreis. Im Lobpreis. Ja. Ein krummes Bein. Und jetzt hat er gebetet, dass ich ein gerades Bein habe. Und ich sehe auch immer im Geist, so wie ich als Teenager ausgesehen habe. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt hüpf einfach mal. Ja, guck mal. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, das ist schon fast so gut wie Irina. Halleluja, was ist bei dir passiert? Ich lag gerade auf dem Boden und auf einmal kam so ein ganz starker, stechender Schmerz hinten in mein Kreuzbein und das ist jetzt komplett wieder weg. Okay, das heißt, es das kam ist gerade jetzt auch erst gekommen, okay, aber der ist jetzt danach dann komplett wieder weg. Die Manifestation von was gegangen ist. Ja. Danke, Jesus. Danke. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe gestern schon Heilung empfangen hier in der Wirbelsäule. Da waren immer wieder Blockaden, aber es war immer noch ein Restschmerz, der so hier runterzog. Mhm. Besonders beim Sitzen tat es einfach weh. Mhm. Und heute ist es viel besser. Mhm. Und auch die Füße sind leichter geworden. Das heißt, du hast schwere Beine, oder? Ja. Okay. Ja, ich konnte manchmal nach der Arbeit, war ich einfach so müde, hatte ich Mühe noch zu stehen. Ja. Amen. Und dann hat mich Gott auch sehr berührt, als du diese Versöhnung gebetet hast. Ich arbeite als Verkäuferin und Weihnachten ist immer so. Da werden so viele schlechte Worte ausgesprochen und auch in der Familie. Und ich habe einfach gemerkt, dass so viel Schmerz jetzt rausgegangen und dieses Jahr wird anders Weihnachten. Amen, Amen, Halleluja, danke Jesus. Ihr habt auch ein Zeugnis? Ist das ein Zeugnis hier oder was habt ihr? Nee, du hast ein Zeugnis. Komm her. Alle, die ein Zeugnis haben, kommt her. Erika, was ist dein Zeugnis? Also da, wo der Dietmar die Hand drauf hatte, ist der Schmerz weg an der Wirbelsäule. Halleluja. Und mein rechtes Knie, das durch den Sturz noch nicht ganz intakt war und schmerzhaft ist. Ich schmerzfrei. Halleluja, danke Jesus. Amen. Amen. Komm ein bisschen näher her. Halleluja. Ich gehe mal hier weiter, was ist bei dir passiert? Also eigentlich bin ich gekommen wegen dem Karpaltunnel. Ja. Es ist noch nicht gut, aber als ich heute Morgen hier lag und du für die Kinder gebetet hast, ja, habe ich gemerkt, wie Angst wegkommt, mit meiner Tochter über ihr behindertes Kind zu reden. Mhm. Sie will nichts wissen von Jesus, aber ich möchte immer für Annalu beten. Mhm. Und jetzt habe ich keine Angst mehr. Halleluja. Das wird nicht weg. Ich mache danke, Jesus. Mit. Danke, Jesus. Pass mal auf, das Karpaltunnel-Syndrom, da hattest du schwache Finger oder weh, dass du keine richtig gehabt hast. Ja, sie sind eingerichtet. Okay, pass mal auf, lass mal sehen. Mach mal so mit den beiden Fingern. Und mach mal so kräftig, du kannst dagegen. Okay? Hast nicht so viel Kraft, ja? Okay. Halleluja. Okay, warte mal, du musst so machen, sonst ist es nicht richtig. So. Genau, beidseitig, okay. Ah ja, da ist noch schwächer. Okay, pass auf, das machen wir noch schnell. Jetzt bist du schon gekommen. Jetzt bist du schon deswegen gekommen. Halleluja. Der Heilige Geist ist auf dir. Okay. Danke, Jesus, dass ich diese Karpaltunnel jetzt öffne. Ich nehme diese beiden Handgelenke in der Zeit, im Raum des Geistes zurück. Und ich sage jetzt, die kommen in die Ordnung, wie sie vor 30 Jahren waren. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf, der war noch schwächer gewesen. Also fangen wir mit dem an. Mach mal so stark du kannst. Aha. Halleluja, Amen, Halleluja, Christ den Herrn, Halleluja. Super, was ist bei dir passiert? Ich kann besser atmen. Also hattest hier, du was auf der Lunge, oder? Das war, also ich habe nur gespürt, seit meine Mutter heimgegangen ist, dass ich mit dem Atmen schneller aus der Puste bin und dass es ein bisschen beschwert ist. Mhm, vielleicht vom Herzen. Mhm. Und das hat auch schon mal meine Oma gehabt und jetzt ist wie wenn ein Stein oder ich weiß nicht, wie wenn eine Last weggegangen ist. Und jetzt atmen wir durch. Es ist einfach leicht. Ich werde das bestimmt nachher merken, wenn ich wieder mal schneller laufe. Amen, amen. Dann schreibt uns ein Zeugnis. Ja. Unsere E-Mail-Adresse ist auch ihr über Livestream. Wenn ihr Heilung empfangen habt, auch heute Morgen über Livestream fließt ja auch die heilende Kraft. Schreibt uns ein Zeugnis an wunder@glorylife.de. Okay. Und ich bin gar nicht wegen dem gekommen, ich bin wegen was anderem gekommen. Und das macht Gott auch noch. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn. Okay, da ist noch jemand. Was hast du erlebt? Genau, ich möchte Herrn einfach danken. Ich hatte ein Trauma, also schon von sehr früh. Und als ich vorher vorne war beim Gebet, habe ich so einen Frieden gespürt und gemerkt, wie Gott das einfach wegnimmt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Diese Befreiungen von Traumata sind genauso wichtig wie die körperlichen Heilungen, weil oftmals sind sie die Voraussetzung auch für die körperliche Heilung, dass diese Traumata weg sind. Halleluja. Wow, danke Jesus. Und jetzt pass auf, wenn bei dir die Symptome vielleicht zurückgegangen sind, bei wem sind die Symptome zurückgegangen, aber sind noch nicht ganz weg? Darf ich mal sehen? Okay, das sind einige. Pass auf, wenn die Symptome zurückgegangen sind und noch nicht ganz weg sind, dann heißt es, die heilende Kraft Gottes ist in deinem Körper am Wirken. Ja? Die Kapsel sozusagen ist drin, ja? Und gibt ihre explosive Kraft ab. Jetzt ist ganz wichtig, dass du dich weiter im Glauben drauf stellst. Dass du sagst, jawohl, so ist es. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Nimm das Rema. Vielleicht zeigt er dir noch ein persönliches Rema zusätzlich, auf das du dich stellen kannst. Aber bleib da drauf stehen. Dann wird aus ein bisschen besser oder aus halb besser oder 80% besser 100%. Amen. Halleluja. Auch wenn du nicht sofort feststellen konntest, dass sich was verändert hat, sage ich dir, das heißt auch noch nicht, dass du nicht geheilt worden bist heute Morgen. Ja. Wir hören manche Sachen erst viel später, dass Dinge passiert sind. Ja, zum Beispiel jetzt gestern das Zeugnis von dem Mann, ne, der nach einem Jahr Zeugnis gibt. Ich glaube schon, dass es natürlich nicht erst jetzt vor kurzem passiert ist, schon nachdem er in den Heilungsräumen war, aber offensichtlich nicht sofort in den Heilungsräumen, sondern eben unmittelbar danach. Ja, es kann sein, dass du in den nächsten Tagen es feststellst. Dann schreib uns einfach eine E-Mail, okay? Auch wenn du heute, wenn du schon dein Wunder bezeugt hast hier vorne, schreib uns trotzdem eine E-Mail, damit wir es nicht vergessen und damit wir andere damit ermutigen können. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was Gott in deinem Leben getan hat. Amen. Okay, also lass uns mal zusammen das proklamieren. wunder@glorylife.de. Ja? Halleluja. Das ist auch eine Glaubensproklamation. Wunder at Glory Life. Okay. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, Gott will Wunder tun in jedem Bereich unseres Lebens. Soteria gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Vielleicht hast du eine berufliche Situation. Ja, nimm dir das Rhema-Wort, das Gott dir zeigt. Vielleicht hast du eine finanzielle Situation. Ich hatte den Eindruck, dass jemand hier ist und du hast wirklich eine finanzielle Not und das wollen wir gleich mit ins Gebet nehmen. Und es ist so, dass du tatsächlich dir Gedanken gemacht hast oder immer noch machst, wie soll das klappen dieses Jahr an Weihnachten mit all den Weihnachtsgeschenken, dass ich die Weihnachtsgeschenke, ich weiß nicht, für deine Familie oder wen auch immer, kaufen kann. Ganz kurz, wen betrifft das? Ja, okay. Halleluja. Wir nehmen das mit rein jetzt gleich ins Gebet. Ich möchte dich gerade jetzt an der Stelle, möchte ich dich ermutigen, ein Saatkorn zu säen in diesem Boden der Wunder. Was ist ein Saatkorn? Ein Saatkorn ist nicht, dass du Gott etwas abkaufst, ja, indem du ihm was von deinem Geld gibst und sagst, okay, damit kaufe ich mir mein Wunder, sondern ein Saatkorn ist was viel Besseres als ein Käufer-Verkäufer-Verhältnis. Ein Saatkorn heißt, nichts anderes als du tust etwas, was Gott dir zeigt, was dir möglich ist und Gott tut das, was dir nicht möglich ist. Das ist das Prinzip des Säens bei Gott. Ja? Ich gebe dir das Beispiel. Die Witwe von Zarpat, der mit dem Propheten Elia. Ja, diese Witwe hat definitiv ein Versorgungswunder gebraucht. Ja? Und ich spreche jetzt auch nicht nur von Versorgungswundern, sondern es können auch andere Wunder sein, die du noch brauchst in deinem Leben. Aber diese Witwe von Zarpat hatte nur noch ein wenig Mehl und ein wenig Öl und das hat gerade gereicht, um noch einmal Essen zu machen für ihren Sohn und sich. Und dann wollte sie sterben, weil die Hungersnot war. Und der Prophet Elia sagt zu ihr, bevor du irgendwas anderes tust, nimm dieses Mehl, das du hast, nimm dieses Öl, das du hast und mach mir einen Kuchen daraus. Was heißt es? Sie sollte etwas tun, was ihr möglich ist. Weil das war ihr möglich, das war das, was sie hatte. Das war das Letzte, was sie hatte, aber gut, sie wäre sowieso gestorben. Ja? Sicher, nur etwas verlängert. Ja? Aber sie tat das, was ihr möglich war. Und dann sagt der Prophet Elia, und das Öl im Krug wird nicht versiegen und das Mehl im Topf nicht ausgehen. Und das war etwas, was ihr definitiv nicht möglich war. Du tust das Natürliche, Gott tut das Übernatürliche. Ganz viel, und deswegen, ihr habt es auch gemerkt, auch beim Aktivieren der Wunder, ganz viel hat damit zu tun, dass Gott will, dass wir etwas Kleines tun, was er uns sagt, etwas, was uns möglich ist, und in dem Moment macht er das Unmögliche. Du aktivierst dein Schultergelenk, du hältst im Glauben Ausschau, du bewegst dein Knie, und in dem Moment, wo du es tust, bewirkt Gott das, was du nicht tun kannst. Und genau das Gleiche ist das Prinzip beim Säen und Ernten. Du säst ein Saatkorn, in dem Fall finanziell, du säst ein Saatkorn, so wie der Heilige Geist es dir zeigt. Er wird dich nur um etwas bitten, was dir möglich ist. Er wird dich nicht darum bitten, dass du Schulden auf deinem Konto machst, damit du das geben kannst, was er dir jetzt zeigt. Sondern er wird dir einen Betrag zeigen, der dir möglich ist. Ja, vielleicht hast du ihn nicht dabei, das kann sein. Dann hast du unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung, die du ausfüllen kannst und dann kannst du in den nächsten Tagen überweisen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause, da ist die Kontonummer drauf. Die andere Hälfte tust du rein als ein Zeichen, das du gegeben hast, schreibst den Betrag drauf, den du überweisen wirst in den nächsten Tagen. Das heißt, es ist etwas, was du tun kannst. Gott wird dich etwas bitten, was du tun kannst. Du kaufst dir dadurch nichts bei Gott, weil beim Kaufen ist es ganz einfach, der Käufer tut etwas, was ihm möglich ist, indem er dem Verkäufer Geld gibt. Und der Verkäufer tut auch nur was, was ihm möglich ist. Er gibt ihm nämlich den Gegenwert. Aber das ist anders bei Gott. Das Prinzip Gottes ist, du säst etwas, was dir möglich ist, und du erntest etwas, was nur Gott möglich ist. Deswegen sagt Jesus, wer ein Saatkorn in einen guten Boden sät, der wird ernten 30-fach, 60-fach, 100-fach. Also das war nicht eine arithmetische Aussage, die du immer nachrechnen kannst, dass du sagen kannst, okay, ich habe 10 Euro gegeben, also kriege ich 100 oder 1000 wieder, je nachdem, wie du es rechnen willst. Ja, nein, das ist keine arithmetische Aussage, sondern das ist die Aussage ist 30, 60, unendlich. Was dir nicht möglich ist, weißt du schon, 30-fach ist dir ja im Prinzip unmöglich. Ja? Aber damit wollte er nur Ausdruck bringen, es gibt keine Grenze für das, was Gott tun kann, wenn du im Gehorsam und im Glauben ein Saatkorn säst. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, in aller Freiheit. Du kannst sagen, nee, das glaube ich alles nicht, was du erzählst, dann lass es, ja, weil es entscheidend ist, dass du es mit deinem Herzen ergreifst, als dein Rema. Aber dann wird Gott dir ein Rema jetzt geben, auch ganz persönlich, was du geben sollst. Er wird dir sagen, was du geben sollst. Was ist das Saatkorn, das du jetzt säen sollst in diesem Boden der Wunder? Und du tust das Mögliche und er wird das Unmögliche tun. Und wir werden dann, wenn wir jetzt die Sammlung eingenommen haben, werden wir zum Schluss beten für Wunder, auch der Versorgung ganz spezifisch, wobei ich damit nicht sagen will, dass ein finanzielles Saatkorn automatisch immer finanzielle Wunder hervorbringt, sondern es kann auch Wunder in anderen Bereichen hervorbringen, genauso. Ja, du erntest einfach, die Bibel sagt, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Ja, Leben, und da ist alles drin.